Die heiße Farbe flimmert ungewohnt in der Atmosphäre, wird ein hoher Ton. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Spanien hat uns ruiniert. Das Niemandsland-Interview mit Ricardo Fernández Aguilar. Geboren 1951 hier in Barcelona. Ricardo hat spanische oder hispanische Philologie studiert, hat sein Leben lang als Lehrer an einem Gymnasium gearbeitet, ist Übersetzer vom Katalanischen ins Spanische und umgekehrt und Buchautor verschiedener Publikationen. Sein neues Buch, das vor uns hier auf dem Tisch liegt, heißt Un Fernández entre Banderas. Fernández mit S geschrieben, eine Anspielung auf die katalanische Schreibweise des spanischen Namens Fernández. Ein Fernández zwischen Fahnen. Spanier und Katalane zu sein, ist eine machbare Sache. So könnte man das übersetzen. Cuando ser catalán y español es una apuesta posible. Es ist Ende Oktober, ein sonniger Mittwoch, Mittag, hier im Studio, im Zentrum von Barcelona. Bei mir also der Autor, ein Fernández zwischen zwei Fahnen. Hallo, wie geht's? Mucho sol aquí en el centro de Barcelona del año 2014. Tengo aquí delante de mí el autor del libro Un Fernández entre Banderas, Ricardo Fernández Aguilar. Buenos días, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, Eddie. Bien, bastante bien. Creo que ante un tema tan polémico como el que vamos a hablar hoy, in el que hay opiniones. Hallo Daddy, ich möchte mich einmal kurz selbst vorstellen. Angesichts eines derart polemischen Themas ist es gut, dass man sagt, von wo aus man das Problem betrachtet und aus welcher Perspektive man seine eigene Meinung bildet. Das sollten die Hörer und Hörerinnen wissen. Ich stamme aus dem Lehrbereich, bin Lehrer und komme nicht aus der Politik. Angesichts eines derart dominierenden Themas, wo es um nichts Geringeres geht als die Abspaltung eines Teils des Landes, in dem du immer gelebt hast, und der möglichen Neugründung eines Staates, bewirkt, dass viele beunruhigte Bürger beginnen, auf eigene Faust etwas zu tun. Ich bin nicht der Einzige, der über diese Dinge schreibt, ohne aus dem Bereich Geschichte oder aus der Politik zu kommen. Doch ich hatte Glück. Ich fand einen Verleger, und so kommt es, dass ich mich zu diesem politischen Thema durch ein Buch äußern kann. Meine Einstellung zu diesem spannungsgeladenen Thema Katalonien, ein eigener Staat, Abspaltung von Spanien, die wir hier in Katalonien und Spanien im Moment erleben, betrifft zwei große Sachverhalte. Erstens, zuerst einmal, ich bin kein Independentista. Ich bin nicht für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien. Dies aus einer Gefühlshaltung heraus, obwohl ich Katalane bin. Doch ich sehe keinerlei Notwendigkeit für einen solchen Bruch. Und zweitens, sehe ich nicht klar, welche Vorteile dies für Katalonien hätte, und für Spanien gäbe es ebenfalls keinen Gewinn. Doch möchte ich direkt klarstellen, dass ich denke, dass hier keine Seite eindeutig im Recht ist. Weder die Haltung der Independentistas noch ihr Gegenteil, der Unionismo, das heißt die Einheit der Nationen. Ich glaube, es gibt auf beiden Seiten Argumente, die man sich anhören sollte. Und da versuche ich zu erscheinen mit meiner Einstellung und meinem Buch. Warum verstehen Katalanen und Spanier sich nicht gut? Das wäre zu differenzieren. Es ist offensichtlich, dass es Spanier gibt, die eine antikatalanische Einstellung haben. Das existiert seit Jahrhunderten. Das sind einige. Und es ist ebenso offensichtlich, dass es Katalanen gibt, die eine antispanische Einstellung haben, was wir auf der Demonstration vom 11. September ganz klar gesehen haben. Aber sowohl Spanien als auch Katalonien sind pluralistisch. Sie sind keineswegs monolithisch. Auch wenn bisweilen von den Spaniern und den Katalanen die Rede ist, so als gäbe es eine einzige und eindeutige Definition derselben. Viele Katalanen und viele Menschen aus ganz Spanien sind Freunde und Verwandte. Es ist noch nicht viele Jahre her, da kämpften wir, viele Katalanen und Spanier, gemeinsam gegen die Franco-Diktatur und wir halfen und unterstützten uns gegenseitig und die Erinnerung daran ist sehr lebendig. Es gibt einen Sektor, der das Spanische ablehnt, und es gibt einen Sektor, der das Katalanische ablehnt. Aber es ist eben nur ein Sektor. Und das Problem ist, dass es aussieht, als würden heute nur diese beiden Extreme existieren. Warum ist das historische Datum 1714 so wichtig für die katalanischen Independentisten? Es que hoy parece que solo existan esos extremos. ¿Por qué el año 1714 es tan importante para los catalanes o los sectores independentistas? Weil 1714 eine Niederlage für die Katalanen war und dies ist im Argumentationsdiskurs der Independentistas von größter Wichtigkeit. In jenem Jahr, und viele Hörer mögen darüber Bescheid wissen, andere vielleicht nicht, gab es in Spanien einen Krieg zwischen den Anhängern des Königshauses Bourbon und dem Haus Austria, weil der in Spanien herrschende Austria-König Karl II. Ohne Erben bzw. Thronnachfolger gestorben war. Daher gab es in ganz Europa verschiedene Interessen, einen Nachfolger aus einem der beiden Häuser an die Macht zu bringen. In Katalonien und nicht nur dort, nun gab es die Tendenz, einen König aus dem Hause Austria an die Macht zu bringen. Warum? Weil innerhalb dessen, was das spanische Imperium war, besaß Katalonien bzw. Aragonien, von dem es ein Teil war, eine Art Autonomiestatus oder was man als einem heute ähnlichen Autonomiestatus definieren könnte, mit gewissen Selbstverwaltungsinstitutionen. Doch gehörte es zur spanischen Krone. Algo que podríamos decir la autonomía actual, algo parecido a eso, con sus instituciones. Der König von Aragonien war der gleiche wie der von Kastilien. In diesem Krieg bildeten sich die Parteien danach, wer einen Thronanwärter aus dem Hause Bourbon, wie die Krone Kastilien es wünschte, oder wer einen Nachfolger aus dem Hause Austria unterstützte. Aus diesem Grunde entfesselte sich ein Krieg, in dem europäische Großmächte verwickelt waren und Katalonien als Teil des aragonesischen Königshauses als Parteigänger der Austrias auftrat. Als sich nun in einem bestimmten Moment die Großmächte, die Austria unterstützten, zurückzogen, England etwa, fand Katalonien sich plötzlich alleine in diesem Krieg und beschloss, weiterzukämpfen. Dies war einerseits heroisch, andererseits jedoch fürchterlich und tragisch, denn nun hatte man es mit einer militärisch weit überlegenen Armee zu tun. Warum spricht man nun heute so viel von dieser Epoche? Nun, weil die Interpretation, die der katalanische Independentismo von dieser Niederlage darstellt, und das ist nicht nur meine Meinung, nun, weil diese Niederlage vor 300 Jahren eine heute noch lebendige Niederlage sei. Das heißt, noch heute müssten wir endlich diesen Krieg siegreich beenden. Das ist die psychologische Botschaft, die man heute verbreiten will. Wir seien immer noch die Besiegten und müssten nun einen neuen Schritt tun, um diese Niederlage ungeschehen zu machen. Und dieser neue Schritt wäre die Unabhängigkeit von Spanien. 300 Jahre haben muchas cosas Aber klar, in diesen 300 Jahren sind viele Dinge geschehen. Und viele Dinge, darunter, es gab einen großen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Fortschritt in Katalonien als Teil eines demokratischen Spaniens, das nun schon 40 Jahre besteht. Von diesem Thema will der Independentismo nichts hören. Um dieses 300-Jahres-Ereignis zu gedenken, wurde hier in Barcelona ein Historikerkongress organisiert von der katalanischen autonomen Landesregierung, der einen sehr polemischen Titel hatte. Spanien gegen Katalonien, 1714 bis 2014, will heißen 300 Jahre Aggression und Niederlage. Das war also der Slogan eines Kongresses. Viele Historiker waren der Meinung, dass der Titel unakzeptabel sei, denn er gab in keiner Weise die Wirklichkeit wieder, sondern nur Teilrealitäten, Stücke von Realitäten. Außerdem war dies eine Überschrift, die eher für ein Kriegsereignis oder ein Fußballspiel zutraf. Und hier war weder von dem einen noch von dem anderen die Rede. Zum anderen musste man sich fragen, wie kommt es, dass die Welt noch nicht mitgekriegt hat, dass Spanien seit 300 Jahren Katalonien angreift? Oder mehr noch, wie kommt es, dass wir Katalanen, ich zum Beispiel, der hier geboren ist und sein ganzes Leben hier verbracht hat, nicht täglich über diese Aggression spricht, die von Spanien ausgeht? Wie ist es möglich, dass wir in 40 Jahren Demokratie hier in Katalonien nicht davon sprechen, wie unterdrückt wir leben? Und ohne Freiheit, wie man es uns nun vorschlägt, wenn gefordert wird, wir müssen frei sein. Das sind wirklich seltsame Dinge, die es gut zu diskutieren gilt. Aber die Propagandamaschine, die heute alles übertönt, ist sehr laut und macht es einem schwer, Besonnenheit und Debatte inmitten dieser Schlagwörter einzubringen. Eine eigene Sprache, eine eigene Kultur, eine in großem Maße eigene Geschichte, reicht das nicht aus, um einen eigenen Staat zu bekommen? Es ist wahr, dass Katalonien eine eigene Sprache besitzt, eine in diesem Territorium geschaffene Kultur und auch eine eigene Geschichte hat, obwohl immer im Verbund mit dem übrigen Spanien. Seit Beginn der spanischen Königreiche waren die Königreiche Kastilien und Aragonien, von dem Katalonien ein Teil war, stets verbunden, lebten aber auch in ihren eigenen Welten. Und dies ist ein ungelöstes Problem, das Spanien hat. Meiner Meinung nach gibt es im übrigen Spanien wenig Bewusstsein darüber, wie bedeutsam eine eigene katalanische Sprache ist. Gibt es wenig Wissen über die katalanische Kultur und vor allem über diese eigene Geschichte, die du erwähnst, die nicht völlig mit der von Gesamtspanien übereinstimmt. Eine Angelegenheit, die verbessert werden muss und die die Demokratie nicht gut angegangen ist. Indessen leben wir nicht in getrennten Welten. In der heutigen Gegenwart besitzt die Hälfte der Katalanen die spanische Sprache als Muttersprache und Umgangssprache. Wir sprechen, kennen, schreiben und lesen natürlich Katalanisch. Jedoch ist das Castellano, das heißt das Spanisch, Muttersprache der Hälfte der katalanischen Bevölkerung. Unsere Kultur ist zum Teil eigen, zum Teil eine geteilte. Zum Beispiel der Einfluss der Römer in Sprache und Kultur, der ist in ganz Spanien vorhanden. Römische mittelalterliche Kunst, die in Katalonien genauso wie in Kastilien zu finden ist. Das Gleiche gilt für die Gotik. Der Modernismus bzw. die Jugendstilkunst von Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts verzeichnete hier Höhepunkte, doch auch in anderen Teilen wie Kastilien, den Balearen. Dann die Avantgarden des Surrealismus, die hier ihre Vertreter hatten, mit Dali und Miró etwa, die aber auch in anderen Teilen wirkten. Buñuel war aus Aragonien, ein surrealistischer Filmemacher, verehrt in Spanien und Katalonien. Mehr noch, die Buchindustrie in spanischer Sprache, in Castellano, ist in großem Maße in Katalonien angesiedelt. Spanischsprachige Verlage haben in großer Zahl hier in Barcelona ihren Sitz. Die Industrieprodukte Kataloniens gehen in großem Maße in die übrigen spanischen Provinzen. Klar geht vieles auch nach Europa und Südamerika, aber eben auch nach Restspanien. Aquí tuvieron representantes como Miró, como Dalí, Hier möchte ich noch ein historisches Ereignis erwähnen, an das sich die Hörer wohl gut erinnern. Die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona. Die erlebte man nicht nur begeistert hier in Barcelona und Katalonien, sondern in ganz Spanien. Nun, es gibt also sehr große Eigenheiten hier in Katalonien, Sprache und Kultur, die Rest Spanien würdigen sollte, doch sind die Verbindungen jeglicher Art sehr stark zwischen beiden Landesteilen. Ist es demokratisch, dass bei einem hypothetischen Referendum über die Abspaltung von Spanien nur die Katalanen wählen sollen und nicht die gesamte Nation? Por supuesto, ¿no? Déjame añadir un hecho histórico que nuestros oyentes recordarán. Das ist eine polemische Sache, bei der Befürworter und Gegner dieser Volksbefragung gute Argumente haben. Es ist offensichtlich, dass eine Entscheidung dieser Tragweite nicht nur Katalonien, sondern ganz Spanien betreffen würde. Hier herrscht keine Einigkeit. Meine Meinung als einfacher Bürger ist dazu folgende. Ich glaube, zusammen mit sehr vielen anderen, dass der Zeitpunkt für eine Reform der spanischen Verfassung gekommen ist, die nach der Franco-Diktatur geschrieben und verabschiedet wurde, als 1978 die Demokratie begann. Diese Verfassung hatte vielerlei Nutzen gehabt, doch angesichts dieser neuen Probleme ist es notwendig, sie zu modifizieren. Wenn man die Verfassung im Hinblick auf eine Art Bundeslandprinzip, wie zum Beispiel in Deutschland oder den USA oder Kanada, reformieren würde, dann würde man diese Reform als Volksentscheid dem Volkswillen in ganz Spanien anheimstellen müssen. So könnte man aus den Daten des Ergebnisses natürlich auch das Ergebnis für Katalonien alleine entnehmen, ob es ein Ja oder Nein für diese Reform gäbe. Ich denke, das wäre eine gute Art, um aus all der Problematik herauszukommen. Aunque no soy el único que opina, como ahora diré, es el siguiente. Creo y muchas personas. Was müsste nun in dieser Verfassungsreform verändert werden? Meiner Meinung nach sind das vor allem zwei Punkte, die das betreffen, was die Independentistas mit Recht beanstanden. Zuerst ist da die Frage der Finanzierung bzw. des Landeshaushalts. Es ist wahr, dass Kataloniens Steuern zu großem Teil an Restspanien fließen. Einige, die Independentistas, meinen, dass nichts davon nach Restspanien gehen sollte. Andere, wie ich, denken, dass es normal ist, wenn reiche Regionen in einem Land ärmere unterstützen. Ich glaube, dass es in Deutschland ähnlich zugeht, zwischen Bayern zum Beispiel und dem übrigen Deutschland. Zweitens, eine anhängige Angelegenheit ist das damals verabschiedete Autonomiestatut für Katalonien, das das spanische Verfassungsgericht auf Antrag der PP, der Partido Popular, gekippt hat. Das ist eine offene Wunde, durch die sich viele heutige Dinge erklären lassen. Es ist zu bedenken, dass dieses Statut, das 2005-2006 verabschiedet wurde, von Kataloniens Parlament sowie vom spanischen Parlament beschlossen wurde und dann durch Volksentscheid in Katalonien ratifiziert wurde. Alle legalen Schritte waren getan. Als es dann rechtskräftig war, wurde es auf Betreiben der Partido Popular vom Verfassungsgericht einer Revision unterzogen und nach mehreren Jahren dann in großen Teilen verändert. Was die Katalanen per Volksentscheid beschlossen hatten, galt also nicht mehr viel. Eine offene Wunde, die bleibt. Ohne diese Revision könnte heute in Katalonien legal ein Volksentscheid stattfinden. Algunos creen que no tendría que ir nada, los independentistas. Ricardo, alle diese Menschen, die sich nicht von Spanien trennen und in beiden Kulturen leben wollen, was sagen die denn? Auch diese Leute sind kein einheitlicher Block. Es gibt einen großen Teil, der sich immer stärker äußert, der keine Trennung wünscht. Mit nicht sehr lauter Stimme würden diese Leute einer Verfassungsreform zustimmen. Dann gibt es einen Sektor, zu dem ich mich zähle, der sich eine Reform der Verfassung und Verhandlungen wünscht, um die Probleme zu lösen. Was ich dann in meinem Buch auch sehr breit darstelle, ist, dass es für die Zukunft nicht ausreicht, nur politische Reformen durchzuführen. Was nötig wäre, sind Reformen in der Kommunikation und im Zusammenleben der verschiedenen Regionen Spaniens untereinander und miteinander. Fue votado en Cataluña Meiner Meinung nach müssten die Regionen Spaniens, etwa in Art der deutschen Bundesländer, einen besseren Austausch untereinander haben. Denn wir leben doch zu sehr isoliert voneinander. Bei allen politischen und institutionellen Staatsstrukturen und aller kulturellen Besonderheit und demokratischer Entwicklung kennen wir uns doch nicht genug. Salieron profundos retoques de ese estatuto, con lo cual la votación de los catalanes diríamos que no sirvió como se esperaba que sirviera. Esa herida está hoy muy presente. Im Zeitalter der Massenkommunikation und der ultraschnellen Verkehrsmittel ist es ein Widerspruch, dass wir nicht wissen, wie die Menschen in anderen Teilen des Landes leben und wie die Kultur dort ist. Podría solucionar problemas como este y permitir votar. Ich glaube, dass die Reform, mehr voneinander zu wissen, sich gegenseitig mehr zu schätzen und kennenzulernen, die anhängigen politischen Reformen ergänzen müsste. Diese wären Teil eines sogenannten dritten Weges, wie andere das nennen, die Dinge so zu verändern, dass man weiter und auf bessere Art zusammenbleibt. Ich glaube, dass die, die in Katalonien die Separation nicht wollen, auch nicht ein Block único. Es gibt einen Sektor, der jeden Tag mehr expressiert, que básicamente desea la no separación. Ricardo, vielen Dank. Auch dir danke dafür, dass ich in der Sendung sein konnte und über diese Dinge, die uns alle so große Sorgen machen, sprechen konnte. Danke. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias también, Dedi, por traerme al programa, por traerme a Contrabanda y por poder comentar estas cosas que tanto nos preocupan. Gracias por tus preguntas. Das Buch Un Fernández entre Banderas von Ricardo Fernández Aguilar ist im Verlag Ediciones Península erschienen. Es hat 180 Seiten und ist wirklich sehr lesenswert. Ich empfehle es allen, die sich ein bisschen mit der gegenwärtigen Problematik, dem Independentismo und den Spannungen, die im Moment zwischen den Regierenden in Madrid und den Regierenden hier auf regionaler Ebene in Barcelona herrschen, vertraut machen wollen. Schon in der Hand. wie ein Tier oder Jünger einer rosigen Sekte, dass mir das Glück nur so aus den Augen stiehlt, oder wie Millionen, die gen Heim und sind fern, haben in Welten anderer zu leben gelernt. Ihre eigene kommt an die Schwarzwaldklinik nicht ran, die wurde einfach aus dem Boden gestellt. Samstag, der 1. November 2014, Feiertag allüberall in den katholischen Landen. Allerheiligen, ne? Werner, guten Morgen. Guten Morgen, Allerheiligen, ja. Aber mir fällt nichts ein zu diesem Thema, und da gibt's ja noch mehr so Sachen, Allerheiligen, Allerseelen und Totensonntag. Und auf Spanisch, glaube ich, heute ist der 1., da ist Allerheiligen, und morgen ist dann irgendwie was von den treuen und gläubigen Verstorbenen, das ist dann nochmal was anderes und so. Ich habe alle diese Probleme nicht. Also ich glaube, ich habe keine Seele. Also wenn ich sterbe, bin ich sterbe, und dann sterbe ich und verfaule, und sonst ist da nichts. Also wer da irgendwas feiern will, soll das ruhig machen. Ich habe damit nichts zu tun. Also, du bist Atheist, willst du damit sagen. Du glaubst nicht ans Paradies und an ein Leben nach dem Tod. Und das Paradies, an das ich glaube, ist ein anderes, aber das hat damit nichts zu tun. Das wird, wenn wir die Reichen und die Mächtigen und die Blutsauger alle abgeschafft haben und dann endlich nur noch als Menschen zusammenleben. Also das ist das Paradies, von dem ich träume. Das Paradies des Heinrich Heine, der einmal gesagt hat, wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Genau. Vieles geschehen im Laufe der letzten Tage, in einer Woche, was da alles so passiert. Wir werden heute berichten, liebe Hörerinnen und Hörer, verehrte Damen und Herren, über den Reichtum, und wir werden über ein paar Milliardäre berichten. Das sind die Gebrüder Koch. Die machen inzwischen wieder Wahlkampf gegen Obama in den USA. Die Milliardäre haben natürlich ein Ziel, den Staat ganz abzuschaffen. Ein Gouverneur von Kansas hat das schon gemacht, vor ein paar Jahren. Er hat einfach den Haushalt für Schulen, Erziehung, Bildung und öffentliche Verkehrsmittel auf Null runtergefahren. Das ist so eine rechtsradikale Utopie der Milliardäre. Man sagt ja immer linke Utopien. Rechtsradikale Utopien der Milliardäre haben gezeigt, ein Staat geht kaputt, ein Gemeinwesen zerstört sich, und es wurden Milliarden Schäden angerichtet. Achtung, Milliarden Schäden. Dieser Herr, diese Herrschaft hat auch gleichzeitig die Steuern für die Reichen abgeschafft. Das heißt, kein Reicher brauchte mehr überhaupt nur einen Pfennig auf seine zusammengerafften Millionen und Milliarden zu zahlen. Meine Frage ist jetzt, Werner, die Frage geht auch an dich. Wann, wir reden immer von Millionären und Milliardären, wann wird es eigentlich den ersten Billionär geben? Oder gibt es schon Billionäre? Also die Saudis. So genau bin ich nicht drüber informiert, aber Milliardäre, nicht Millionäre. Milliardäre gibt es inzwischen zuhauf. Nur, und besonders viele, gerade in USA, ja. Und sind das jetzt die Feinde oder nicht die Feinde von Obama? von der anderen Partei. Also man kann mal vermuten oder man weiß, dass die ganz große Anzahl der Superreichen in USA nicht Obama und die Demokraten, sondern die Republikaner unterstützen. Aber und dann also auf dem ökonomischen natürlich und auch ideologisch, ne? Und da ist ja besonders in den USA immer wichtig, diese Frage, zum Beispiel, bist du ein gläubiger Christ oder nicht? Ne? Welcher Schattierung auch immer, das hängt sich daran auf, glaubst du an die Schöpfung des Menschen durch Gott, Adam und Eva im Paradies, oder bist du Anhänger dieser Entwicklungstheorie, Darwin und so. Und da lese ich doch vor kurzem in so einem Blog einen Typ, der also total alles das verteidigt hat, was Glauben ist und so Schöpfungsgeschichte, der sagt dann, also ich zum Beispiel, ich bin davon überzeugt, ich weiß, dass ich ein Abkomme von Adam und Eva bin. Eine andere Sache ist Obama, der stammt vom Affen und von der Äffin ab. Ja? Das sind diese Leute, die da jetzt antreten gegen Obama. Eine Frechheit, eine Beleidigung, unglaublich. Werfen wir einmal einen Blick auf die Reichtumsverhältnisse in Deutschland. Da ist etwas Interessantes ans Tageslicht gekommen. Die Reichen in Deutschland sind nämlich reicher als bisher angenommen. Zu diesem Ergebnis gelangt eine Studie des Instituts Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Nach den Ergebnissen ist damit auch die Ungleichheit innerhalb der Bevölkerung weiter gewachsen. Das vermögendste 1% der Haushalte hat demnach in einem Jahrzehnt seinen Abstand zum Normalverdiener um über 60% ausgebaut. Die Forscher sehen darin eine Entwicklung, die auf die Wirtschaft destabilisierend wirkt. Um gegenzusteuern, halten sie die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer sowie die Abschaffung der Abgeltungssteuer für dringend geboten. Die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich sei für viele international führende Ökonomen eine wesentliche Ursache für die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 und 2009, heißt es in einer in der Vorwoche veröffentlichten Mitteilung des IMK. Einkommensschwache Haushalte und eine Mittelschicht mit stagnierenden Einkommen könnten nicht so viele Güter kaufen, wie für Vollbeschäftigung nötig wäre. Das hemme Investitionen in neue Maschinen und Gebäude und verleite die Reichen dazu, ihr Geld eher an den Finanzmärkten anzulegen. Gewagte Interpretation, aber lassen wir das mal so dahingestellt sein. Die Wissenschaftler sind dabei so wohlwollend, der Politik nicht per se den politischen Willen abzusprechen, etwas an den Verwerfungen zu ändern. Sie unterstellen vielmehr ein allgemeines Erkenntnisproblem mangels verlässlicher Erhebungen zu dem Thema. Denn die Datengrundlage ist dünn, besonders am oberen Ende der Verteilung, stellen sie fest und meinen, dass die wirtschaftliche Ungleichheit in Deutschland höchstwahrscheinlich meist unterschätzt werde. Vor allem sei der extreme Reichtum schwer messbar, was wohl allein schon darin liegt, dass die Betroffenen nicht gerne damit hausieren gehen. Selbst wenn es gelänge, Millionärs- und Multimillionärshaushalte repräsentativ zu umfassen, wäre fraglich, ob die Betreffenden ihr Einkommen und Vermögen korrekt angeben würden, bemerken die Verfasser der Untersuchung. Begünstigt wird das Versteckspiel zudem durch die deutsche Steuerpolitik, angefangen mit der Abschaffung der Vermögenssteuer 1997. Wer war denn da an der Regierung? War da noch das Kohl-Regime dran oder gab es da schon Fischerle und Schröder? Ich glaube, da war Schröder schon dabei. Ne? Toll. Grüne und Sozialdemokraten haben das abgeschafft. Nicht nur hat das die Reichen mit einem Schlag noch reicher gemacht, obendrein hätten die Finanzämter den Überblick über die Besitztümer der Superreichen verloren, beklagen die Autoren. Selbst bei den laufenden Einkommen ergebe sich kein verlässliches Bild mehr. Dazu kommt der sogenannte Unternehmensschleier. Die bei Konzernen und Betrieben seit der Jahrtausendwende kräftig gestiegenen Profite seien hierzulande in hohem Umfang einbehalten und nicht an die privaten Haushalte weitergegeben worden, liest man in der Studie. Dabei wären die Letzteigentümer der Unternehmen in erster Linie die reichen Haushalte, deren Einkommenszuwachs aber durch die einbehaltenen Gewinne verschleiert wird. Ja, was sagen wir dazu? So sieht's aus in Deutschland. Es ist also alles noch viel schlimmer, als wir gedacht haben. Oder noch viel ungerechter. Zum Thema Unternehmensschleier. Also du hast es wahrscheinlich, wo du es vorgelesen hast, an Unternehmensschleier mit EI gedacht. Aber da gab es ja noch einen anderen, das war auch so ein Unternehmensschleier, der damalige Vorsitzende der vom Bundesarbeitgeberverband. Ja, aber gut, der nicht mehr, aber dieser Schleier liegt natürlich über allem. Ne? Nicht nur in Deutschland, sondern genauso in Spanien. Ich meine, wenn man drüber redet, Mindesteinkommen, hier soll jetzt eingeführt werden, natürlich mit einer gehörigen Übergangszeit in Deutschland, 8,50 Euro pro Stunde. Hier in Spanien sind es, glaube ich, 6,50 Euro. Hier existiert das schon. Wird natürlich aber auch nicht eingehalten, selbstverständlich. Aber ich finde es doch interessant, dass man heutzutage nicht mehr von Monats, noch nicht mal von Wochen, Löhnen oder Gehältern redet, die man an einem Tag verdient, sondern was du in der Stunde verdienst. Also da hat jetzt jeder andere Vorstellung oder weiß, was er in der Stunde verdient. Also hier in Barcelona liegt es dann so für diese normalen Arbeiten zwischen 3,25 Euro oder vielleicht auch bis zu, weiß ich, 12 Euro in Glücksfällen. Ja. Also wenn wir von hier aus denken, dann sollte man sich jetzt mal überlegen, was die 20 reichsten Personen in Spanien pro Stunde verdienen. Nämlich 1,7 Millionen jede Stunde, und zwar 24 Stunden am Tag, ne? Nicht etwa 8 oder 10 von mir aus. Ja? Und also in Spanien sieht's genauso aus. Ne? Die 20 reichsten Personen bzw. Familien von mir aus, ja, haben genauso viel Einkommen wie 30% der Bevölkerung, nämlich 30%, also der ärmste, der ärmere Teil der Bevölkerung. Und man kann das noch mehr zuspitzen. Wir können zum Beispiel reden nur nicht über 20, sondern nur über 3 Personen oder Familien. Was die besitzen, ihr Vermögen, ist genau gleich viel wie 9 Millionen von Spaniern verdienen, also wieder von der ärmeren Hälfte. Ja. Also die verdienen 3 genauso viel wie 20% der Bevölkerung. Ja. Und also so sieht's aus hier in Spanien, und das ist eben so obszön, so pervers, diese Sache. Da muss man ran, ja. Und solange das nicht passiert, ist nichts zu machen. Weltweit, haben wir ja vor kurzem mal gesagt, ne, sind es 85 Personen oder Familien auf der ganzen Welt, die genau gleich viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, wie 3,5 Milliarden Menschen. Vous écoutez Niemandsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4 Barcelone. Bislang galt Deutschland zwar als ein Land mit stark ausgeprägter Ungleichheit, allerdings auf einem seit 2000 nahezu gleich gebliebenen Niveau. Diese Sicht ist mit den neuen IMK-Befunden, also mit der Studie, die uns hier vorliegt, praktisch widerlegt. Die Böckler-Ökonomen haben dafür die Daten des beim Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, angesiedelten sozioökonomischen Panels, SOEP genannt, mit der gesamtwirtschaftlichen Vermögensbilanz des Statistischen Bundesamtes kombiniert. Dabei ermittelten sie, dass das vermögensreichste 1% der Haushalte 2012 über durchschnittliche Nettovermögen von knapp 1,4 Millionen Euro pro Kopf verfügte. Das entspreche dem 80-fachen des mittleren Pro-Kopf-Einkommens. 2002 habe das Verhältnis erst beim 50-fachen gelegen. Und nicht einmal das bildet wohl das wahre Ausmaß des Superreichtums ab. Die Berechnung dürfte die hohen Nettovermögen noch immer unterschätzen, besagt die Studie. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Ja, also das ist die Tendenz weltweit, überall. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, egal unter welcher Regierung. Gut, was lernen wir daraus? Die müssen weg, ja? Die das zulassen und nichts dagegen unternehmen und beziehungsweise die Sache immer mehr verschärfen. Die müssen weg. Jetzt, wie? Ja, das sieht man ja schon bei ganz normalen Demonstrationen, wie da die Polizei auf einen einprügelt und die hätten natürlich keinerlei Hemmungen, oder tun sie ja auch schon, Nazis zu beschäftigen oder am Ende noch das Militär einzusetzen, damit alles so bleibt, wie es ist. Also militärisch kann man vermutlich nichts machen gegen diese Leute. Was bleibt dann? Der sogenannte parlamentarische Weg, ja, also eben doch trotz der jahrzehntelangen Erfahrungen, die wir gemacht haben, eben doch versuchen, auf dem parlamentarischen Weg irgendwie was zu erreichen. Ne? Und da gibt's also doch, sehe ich mal so, sowohl in Griechenland als auch in Spanien Hoffnung, dass sich da was tut. Ja? Nicht in anderen Ländern tut sich auch was, nur sind die, die da jetzt dagegen reden, ja, natürlich rechte, rechtsradikale, nationalistische Parteien, nur eben in Griechenland oder in Spanien nicht. In Griechenland gibt's Syriza, diese Partei mit Alexis Tsipras, der also bei den letzten Wahlen verloren hat, aber ganz minimal verloren hat gegen die stärkste Partei, die konservative Partei Neo Demokratia. Die Sozialisten sind verschwunden bis zur Bedeutungslosigkeit. Dieser Mensch hat jetzt, dieser, wie heißt der, Karamanlis oder so ähnlich, der Chef von dieser Neva Demokratia, der hat jetzt trotzdem eine relativ stabile Mehrheit im Parlament, obwohl er nur ganz minimal gewonnen hat gegen diese neue linke Partei, weil im griechischen Wahlgesetz ist es so, dass die stärkste Partei dann einfach noch einen Zuschlag kriegt, so einen Gratiszuschlag von 50 Abgeordneten. Gut, wie sieht's in Spanien aus? Eben auch die immer die zwei großen Parteien, die Sozialisten und die konservative PP, die Volkspartei, genauso wie in Deutschland CDU und SPD und so weiter, die verlieren unheimlich an Stimmen. Nach der letzten Umfrage jetzt, die veröffentlicht wurde, ging runter die PP, die rechtskonservative Partei, die an der Regierung ist, von 44% auf 28%. Die Sozialisten, glaube ich, von 28 auf 22%. Und diese neue Partei, Podemos, We Can, heißt das, die haben tatsächlich jetzt schon in der Intention zur Stimmabgabe 24% mehr als die Sozialisten und im Moment noch 4% weniger als die Rechtskonservativen. Jetzt, das Erstaunliche ist eben, dass diese Partei erst vor 5 Monaten hat die sich gerade eben erst konstituiert, ne? Und dass die jetzt dermaßen Aufschwung haben, also davon redet einmal alle Welt hier, ja, und eben viele, die Anhänger von PP und Sozialisten mit Angst, ja, die haben jetzt wirklich Angst als Parteien, dass sie von den Fleischtöpfen vertrieben werden hier. Es läuft natürlich parallel dazu schon eine Schmutzkampagne gegen diese Partei. Und natürlich werden die auch alle möglichen Mechanismen in Gang setzen mit ihren Propagandamaschinen, um diese Partei in Misskredit bei dem Volk und beim Wähler zu bringen. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir noch einmal auf die Milliardäre zurück. Die Milliardärsbrüder Koch finanzieren marktradikale Politiker und den Kampf gegen Gewerkschaften. Ihr Ziel ist ein Wildwestkapitalismus. Was da also auf die Menschheit zukommt, aus dem Herzen der US-amerikanischen Nation, das ist wirklich gefährlich. Diese Brüder sind natürlich schon mächtig. Sie haben eine Organisation, die heißt Americans for Prosperity, AFP. Amerikaner für, sagen wir mal, das Blühen der Wirtschaft, die den Staat und jede Regierung am liebsten zum Teufel jagen würden. Die sind also, könnte man sagen, so gut wie Anarchisten. Sie wollen keinen Staat. Anarchisten in dem Sinne, dass sie keine staatliche Herrschaft dulden. Sie selber wollen das alles übernehmen, mit neuen Unternehmen alles privatisieren und dann selber alles, was bisher die Menschen selber organisiert haben, über den Staat verkaufen. Gut, der ältere Herr ist David Koch. Gemeinsam mit seinem Bruder Charles gehören ihm, Achtung, 84% an einem Firmenkonglomerat, das ihr Vater einst zusammengerafft hat. Ölraffinerien, Pipelines, Chemiefabriken und mehrere Ranches bilden Koch Industries. Weltweit arbeiten über 100.000 Menschen für den Konzern, das heißt für diese raffgierigen Brüder. Der Jahresumsatz liegt bei 115 Milliarden Dollar. Charles und David Koch verfügen nach Einschätzung der Zeitschrift Forbes jeweils über ein Vermögen von 42 Milliarden Dollar. Zusammen haben sie so viel Geld wie niemand sonst auf der Welt. Und glaubt man Harry Reid, dem Vorsitzenden der Demokraten im US-Senat, dann sind die Brüder eine der größten Bedrohungen für die Demokratie in Amerika. Reid kritisiert, dass die Kochs grenzenlos viel Geld in unsere Demokratie pumpen, um das System in ihrem Sinne und dem des reichsten 1% der Bevölkerung zu manipulieren. Ja, jetzt bin ich aber enttäuscht, ja, nach dieser Information hier, weil ich habe immer gedacht, in USA kann jeder reich werden, Millionär werden, Karriere machen. Er braucht nur fleißig sein, Arbeitsamt schaffen jeden Tag und irgendwann ist er mit als Tellerwäscher anfangen und so. Und jetzt höre ich, dass diese Brüder da ihr Imperium schon geerbt haben von ihrem Vater. Ja, dann stimmt es gar nicht, was die uns da immer erzählen. Ja, und wenn man nachforscht in der Geschichte und vielleicht einmal gräbt, woher dieser Vater seine Millionen zusammengerafft hat, dann wird man wahrscheinlich irgendwo auf dem Sklavenmarkt in Wall Street landen und in den Baumwollfeldern von Louisiana, wo die Sklaven für ihn geschuftet haben und womit er sich bereichert hat. Also in diesem Fall dann vielleicht der Urgroßvater, weil zwischen denen und dem Urgroßvater von der Zeit her einfach ist dann noch der Vater und der Großvater. Ja, die werden aber leider alt. Diese Typen aber werden meistens 110 Jahre alt. Ja, also da ist man schnell. Aber offenbar braucht man das dann auch, um reich zu werden. Noch so eine kleine Erbschaft, ne? Weil, also nur vom Arbeiten kannst du wohl nicht kommen. Gut, am Dienstag kommender Woche wählen die Amerikaner Senat und Repräsentantenhaus. Im Haus haben die Republikaner eine komfortable Mehrheit, im Senat dagegen stehen 53 demokratische Senatoren 55 republikanischen gegenüber. Noch. Denn viele Beobachter rechnen damit, dass diese Mehrheit verloren geht. Wie die Nachrichtenwebsite TheDailyBeast.com berichtet, gaben die Kochs in diesem Wahlkampf zusammen mit ihren Freunden fast 300 Millionen Dollar aus. Das ist mehr Geld, als die republikanische Partei an Unterstützung zur Verfügung stellt. Unglaublich. Die Kochs waren einmal selber in der Politik aktiv. 1980 kandidierte David Koch noch selbst für das Amt des Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, errang mit seiner Partei, den Libertariern, aber nur 1,1% der Stimmen. Koch kämpfte damals für die Abschaffung aller Einkommenssteuern, die Abschaffung staatlicher Schulen, die Abschaffung der Food and Drug Administration und der Umweltbehörde EPA. Das sind also diese Milliardärs, rechtsradikalen Utopien, alles weg, wir übernehmen den Laden. Staatliche Hilfe an Arme, ohlalalala, wollen Koch und seine Libertarier noch heute am liebsten ganz abschaffen, weil dies nur, wie sie selber sagen, die Abhängigkeit der Betroffenen vom Staat fördere. Das sagen ausgerechnet diese Schmarotzer, die den Staat ausnehmen nach Strich und Faden, die Menschen abzocken, die sagen, das fördere die Abhängigkeit der Betroffenen vom Staat. Das Schlimme aber ist, die haben jede Menge Jünger und Volk, dummes Volk auch zum Teil, das ihnen zujubelt. Grover Nordquist in Washington ein einflussreicher Anti-Steuerlobbyist, fasst ihre Haltung so zusammen. Libertarier wollen den Staat so eindampfen, dass man ihn in der Badewanne ertränken kann. Übrigens auch ein berühmtes Lieblingszitat dieser rechtsradikalen Milliardäre in den USA. Den Staat klein machen, in einer Aktentasche über Nordkorea abwerfen und solche Sprüche kommen da seit Jahren, nein, seit Jahrzehnten aus dem Kreis dieser Spezimen. Für politische Ämter kandidiert David Koch seither nicht mehr. Stattdessen konzentriert er sich darauf, Politiker zu kaufen, zu finanzieren, die seine radikalen Ideen teilen. Das Geld, das er und sein Bruder zur Verfügung stellen, fließt entweder direkt oder über zwischengeschaltete Organisationen wie Americans for Prosperity und Freedom Partners an Politiker. Die kaufen sich da also eine Politikertruppe zusammen, die dann in ihrem Sinne, ja, reagiert und arbeitet. Im US-Fernsehen sind nun seit Monaten Werbespots gegen Obamacare, Präsident Obamas Gesundheitsreform, zu sehen. Am Schluss ist jeweils eingeblendet, dass sie von AFP, also von dieser dubiosen Stiftung, bezahlt sind. Sie laufen zwischen der Werbung für Putzmittel, Pizzen und Autos und zeigen angebliche Durchschnittsamerikaner, die unter Gesetzen demokratischer Politiker leiden, verbunden mit der Aufforderung, die verantwortlichen Politiker bei der nächsten Wahl abzustrafen. In Michigan beispielsweise lief ein Spot, in dem eine Frau namens Julie Bonstra auftrat. Obamacare mache ihre Medizin so teuer, sagt sie darin, dass sie sterben müsse. Attackiert wird damit Michigans demokratischer Abgeordneter Gary Peters. Während Bonstra, unterlegt von melodramatischer Musik, über ihre Krebserkrankung spricht, erscheint die Schlagzeile »Gary Peters, beschämender Krieg gegen eine tapfere Frau«. So, was ist die Wahrheit? Die Zeitung Detroit News hat den Fall überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass Frau Bonstra in Wirklichkeit $1,200 im Jahr durch Obamacare spart. Das heißt, diese Lügner, Verdreher und Schmutzschleudern, diese Dreckschleudern, die lügen in ihren Massenmedien und versuchen praktisch die Wahrheit so zu verdrehen, dass die Leute aufgehetzt werden gegen etwas, was gegen ihre eigenen Interessen verstößt. Auch gegen die Gewerkschaften geht es natürlich voll ab. Mit vielen Millionen Dollars unterstützen Charles und David Koch auch den Kampf gegen die Gewerkschaften. Wie das geht, sieht man exemplarisch im Bundesstaat Michigan. Vor 4 Jahren finanzierte AFP dort die Wahl des republikanischen Politikers Rick Snyder zum Gouverneur. Erst unterstützten die Koch-Brüder großzügig Snyder, dann brachte er, Achtung, ein Gesetz auf den Weg, das sich Right to Work nennt. Und für das die Kochs mithilfe ihrer Thinktanks auch bundesweit trommelten. Das Gesetz verbietet die Praxis, dass die Gewerkschaften in bestimmten Branchen Pflichtbeiträge von den Beschäftigten kassieren. Also, warum ist das Thema für die Kochs so wichtig? Geht es wirklich um die Rechte der Arbeiter, von diesen Abgaben befreit zu werden? Völliger Blödsinn. Karl Rove, Berater des ehemaligen Präsidenten George W. Bush, ließ gegenüber dem Fernsehsender Fox News durchblicken, um was es in diesem Kampf wirklich geht. Die Gewerkschaften verlieren dadurch jedes Jahr 500.000 Mitglieder und jeder hat bisher einige hundert Dollar im Jahr gezahlt. Insgesamt gehen den Gewerkschaften damit jedes Jahr zig Millionen flöten, verloren. Das habe Einfluss auf die Wahlkampfspenden für die Demokraten, die zu der größten der Partei gehören. Die Partei Obamas ist auf diese Spenden angewiesen. 24 Bundesstaaten haben mit Hilfe der Koch-Lobby bereits ein entsprechendes Right-to-Work-Gesetz verabschiedet. Die Entsprechung wieder dazu, zu dieser Hetzkampagne von Seiten der Rechten und der extremen Rechte in den USA gegen Obama jetzt, ihre Entsprechung hat die hier auch in Spanien. Ne? Seit diese neue Partei da, Podemos, seit die sich zum ersten Mal zur Wahl gestellt haben, im Mai zur Europawahl, ist da nichts anderes mehr passiert, als dass die praktisch von Woche zu Woche stärker geworden sind. Und die gleiche Hetzkampagne existiert natürlich hier gegen diese Partei von allen Medien, von der rechten Presse sowieso, aber bis hin zu El País zum Beispiel, die klar sozialdemokratisch organisiert sind, ja, und besonders dem sichtbaren Kopf von dieser Partei, ein gewisser Pablo Iglesias, der übrigens der Enkel ist von dem Pablo Iglesias, da von dieser Sozialistenchef in Spanien in 20er, 30er Jahren, eine Hetzkampagne losgetreten gegen diese Leute ist wirklich unglaublich. Ja. Also, weiß ich, dass er also ein Fan ist von Chavez und Maduro in Venezuela, von Bolivien, von Evo Morales und Ecuador, von Correa, und dass er zusammen mit diesen Leuten, also jetzt hier in Spanien, den Kommunismus einführen will. Und dann wissen wir ja, dann geht's los, dann gibt's wieder Checkas und NKWD und in diesem Sinne, ja, das ist eine Sache. Dann, dass er ETA-Sympathisant ist, ja, also Terroristenfreund, ist unglaublich. Und bis hin dazu, ja, der sieht so ungewaschen aus, ja, der hat so ein, wie sagt man, so ein Haarschwanz da hinten, ne? Wie nennt man das? Top. Pferdeschwanz oder Pferdeschwanz. So. Ja, und seine Zähne sind auch, offenbar stehen nicht alle gerade, und auf diesem Niveau wird da gegen diese neue Partei gehetzt. Und ich bin sicher, morgen oder übermorgen wird irgendwo ein Foto auftauchen, wo er mit irgendeinem Kind zu sehen ist, und dann wird es heißen, Päderast ist er auch noch. Also das gehört irgendwie dazu, zu unseren demokratischen Spielchen. Auf der rechten Seite passiert natürlich einiges im Moment. Die Regierung, die Neofrankisten, haben den Chef des staatlichen Fernsehens benannt. Und dieser Mann ist der rechtsradikale Propagandachef eines rechtsradikalen Blattes, zuständig für die Sektion Meinung. Das muss man sich einmal überlegen. Der ist jetzt Direktor des spanischen öffentlichen Fernsehens. So eine Nummer haben sie da den Menschen in den Pelz gesetzt. Gut, ich würde sagen, es ist Zeit für ein Lied. Alte Sau heißt die Gruppe. Das Lied heißt Besitz. We'll be right back. Moin, mein Name ist Bammel aus Hamburg, St. Pauli. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, egal wo ihr seid, egal wo ihr mich hört, ob die Welt, ich kann auch mit dem Plattdütsch schnacken. Grüße aus Barcelona nach Hamburg und in die ganze Welt. Es ist Samstag, der 1. November 2014. Die vermischten Nachrichten, Katastrophen und kommentierten Hintergründe. Berlin. Die Bundesregierung versucht sich gegen Cyberattacken abzuschirmen. Aber was sie auch tun, es sieht nicht gut aus. Heillos überteuert, chaotisch geplant. Das abhörsichere Kommunikationsnetz für die Bundesregierung, so schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche, gerät zum Debakel für den Steuerzahler und für Innenminister de Maizière. Dabei ist das Kabelsystem noch nicht einmal sicher. Der Angriff auf Deutschland vollzieht sich im Stillen. 2000 bis 3000 Mal am Tag versuchen Cyberschädlinge, die Schutzwelle der deutschen Bundesministerien zu durchbrechen. Im vierten Stock des Bundesamtes für Informationstechnik, BSI, in Bonn, beobachten Computerfachleute das Schlachtfeld auf etlichen Großbildschirmen. Jedes Ministerium hat auf den Diagrammen seinen Platz. Leuchtet alles grün, ist im Kommunikationsnetz der Behörden alles in Ordnung. Blinkt ein Balken rot, ist mit einer Cyberattacke zu rechnen. Schon 2007 hatte das Innenministerium, damals noch von Wolfgang Schäuble geführt, auf eine dramatisch verschärfte Bedrohungslage durch Cyberattacken hingewiesen. Nach der Enthüllung der NSA-Schnüffelei durch Edward Snowden im Jahr 2013 bekam die Datensicherheit im Kanzleramt und Innenministerium höchste Priorität. Das tat Not, denn bislang verlaufen rund 40 verschiedene Netze des Bundes wild durch Deutschland, manche von ihnen ohne wirksame Verschlüsselungsfunktion. Was passieren könnte, sollte auch nur eine Attacke erfolgreich sein, verdeutlicht das Beispiel Estland. Dort legte ein Cyberangriff im Frühjahr 2007 Ministerien, Medien und Banken lahm. Vorübergehend waren Teile der Regierung in Tallinn taub, stumm und blind. Für das politische und wirtschaftliche Schlüsselland Deutschland ein kaum vorstellbares Szenario, meint der Spiegel. Nun ja, also das Projekt, das die Datenattacke verhindern soll, nennt sich Netze des Bundes, NDB. Ein hochleistungsfähiger und extrem gesicherter Kommunikationsstrang für die Bundesverwaltung. In einer ersten Phase sollen an die 700 Verwaltungsstellen mit rund 80.000 Anschlüssen einbezogen werden. Darunter sind neben sämtlichen Ministerien auch Institutionen wie die Deutsche Rentenversicherung, der Deutsche Wetterdienst oder die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Allein das Auswärtige Amt soll mit rund 12.000 Anschlüssen, darunter alle Auslandsvertretungen, an das Zentralnetz angebunden werden. Nach Fertigstellung im Jahr 2017 sollen insgesamt weit über 1 Million Anschlüsse am selben Netz hängen. Ursprünglich hätte es bereits 2010 soweit sein sollen. Ja, und ausgerechnet jetzt schlägt der Bundesrechnungshof Alarm, laut Spiegel. Das Projekt, so der zentrale Vorwurf eines internen Berichts, sei katastrophal geplant und habe schon jetzt einen dreistelligen Millionenbetrag verschlungen. Aber es kommt noch dicker. Das Ministerium plant, zum Verlegen der Glasfaserleitungen ausgerechnet mit einem Anbieter zu kooperieren, der zwar einschlägige Erfahrungen im Kabelgeschäft mitbringt, diese allerdings gerade auch im Umgang mit amerikanischen Geschäftspartnern erworben hat. Das Röhrensystem, durch das künftig auch streng geheime Nachrichten der Bundesverwaltung fließen soll, wurde nach Angaben des Rechnungshofes ursprünglich von der Armee der Vereinigten Staaten in Auftrag gegeben. Deren Geheimdienste verstehen sich aufs Anzapfen von Leitungen. Ja, meine Damen und Herren, de Maizières Leute wollen den Bock zum Gärtner machen. Doof, Schildbürger. Wir geben hier die rote Karte und einen Applaus gibt's hier natürlich nicht. Im Grunde spart es ja Arbeitsplätze. Da wird dann die Abhörfaser gleich mit eingebaut. Ne? Dann muss man nicht mehr nachträglich daran gehen. Ja, genau. Die sparen den amerikanischen Geheimdiensten also viel Mühe und viel Not. Die bauen praktisch das Anzapfen mit ins System. Das wird schon ein System zapfen. Das ist schon mittendrin. Eine sehr tragische Affäre passierte in Zelle 1129 in Bruchsal. In Bruchsal hungerte sich ein afrikanischer Häftling zu Tode. Interne Dokumente zeigen, es geschah unter den Augen seiner Bewacher. Da haben also die Knastwächter einen Gefangenen verhungern lassen. Der Mann hieß Basmane Koala und er ist tot. Koala, 33 Jahre, starb an Unterernährung. Der Mann aus Burkina Faso wog laut Obduktionsbericht nur noch 57 Kilogramm, bei einer Körpergröße von immerhin 1,85 Meter. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den vorläufig suspendierten Anstaltsleiter und eine zuständige Ärztin. Im Stuttgarter Landtag gab es mehrere Anfragen. Doch auch knapp 3 Monate nach dem dramatischen Ereignis fragen sich Politiker und Öffentlichkeit, wie es dazu kommen konnte, dass sich ein Insasse in einem deutschen Gefängnis zu Tode hungert. Interne Dokumente, die dem Spiegel vorliegen, zeichnen das Bild einer sich über Monate zuspitzenden Krise. Denn laut Beobachtungsprotokollen und Vermerken hatte der in Einzelhaft sitzende Koala mindestens ein halbes Jahr lang Gefängnisessen verweigert. Unklar ist bislang, ob es sich dabei um einen vorsätzlichen Hungerstreik handelte oder ob er von der Idee besessen war, das Essen aus der Knastkantine schade ihm. Ob sich JVA-Bedienstete schuldig gemacht haben, muss nun die Justiz klären. Es gibt allerdings einen Hintergrund, der zu bedenken gibt. Der 2003 eingereiste Koala verbüßte eine 10-jährige Freiheitsstrafe, weil er laut Gerichtsurteil 2011 seine ehemalige Lebensgefährtin, Mutter der gemeinsamen Tochter, erstochen hatte. Weitere 1,5 Jahre bekam er dann zusätzlich, als er einen Vollzugsbeamten in der JVA Offenburg mit einem Kopfstoß die Stirnhülle und das Nasenbein brach. Der Mann musste in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden. Koala wurde nach Freiburg verlegt. Im August 2013 kam er nach Bruchsal. Das Ganze riecht also nach einer Art Racheaktion des Knastpersonals für den verletzten bzw. in den Ruhestand geschickten Kollegen. Das passiert mitten in Deutschland im Jahr 2014. Dann veröffentlicht der Spiegel diese Woche eine interessante Studie. Im Auftrag des Bundespresseamtes hat das Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest mehr als 500 Studenten von Universitäten in persönlichen Interviews befragt. Das Ergebnis bzw. die Ergebnisse liegen der Bundesregierung seit Sommer 2013 vor. Mit einem Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz hat der Grünen-Politiker Malte Spitz dafür gesorgt, dass die 64-Seiten-Studie nun endlich freigegeben wurde. Die wollten das Ergebnis gar nicht veröffentlichen. Das wollten die schön für sich behalten. Aber wie gesagt, Gott sei Dank existiert dieses Gesetz. Die Erkenntnisse dieser Umfrage sind relativ ernüchternd. Ich zähle mal ein paar auf. In der Umfrage geht es um die Lebensorientierung der Studenten. Klingt erstmal harmlos. Aber auch um ihre Studiensituation, beruflichen Pläne und politischen Einstellungen. Was die Studie dabei so interessant macht, so schreibt der Spiegel, sind die Vergleiche mit Erhebungen aus den 70er und 90er Jahren. In der Zwischenzeit haben sich die Universitäten enorm verändert, nicht allein der neuen Studienabschlüsse Bachelor und Master wegen, also der Amerikanisierung des deutschen Systems. Immer mehr Menschen zieht es an die Hochschule. Die Studentenschaft ist weiblicher und jünger geworden. Laut Infratest stieg der Anteil der Frauen, die an den Unis studieren, gegenüber 1995 um 7 Prozentpunkte. Fast 4 von 10 Studenten in der Stichprobe sind zwischen 18 und 22 Jahren alt. Die Infratest-Befragung erlaubt einen weitreichenden Blick auf den Wertewandel an den Universitäten. Die Studenten sind unpolitischer als frühere Jahrgänge. Kaum jemand ist noch Mitglied in einer Partei oder Hochschulgruppe. Viele Studenten mosern allenfalls über Politiker, die ihre Interessen nicht vertreten. Von Rebellion und Aufbruchsstimmung ist wenig zu spüren. Viel wichtiger als Politik ist ihnen sowieso ein gewisser Wohlstand. Die Ergebnisse zeichnen das Bild einer stark ich-bezogenen Studentengeneration. Berufliches Vorankommen sowie materielle Werte sind für sie sehr wichtig, heißt es in der Studie. Sich schöne Dinge leisten können, steht für die Studenten zum Beispiel ganz oben auf der Agenda. 1995 fanden dies nur 31% wichtig, heute sind es 73% der Befragten. Sich schöne Dinge leisten können, fandst du das damals auch wichtig, Werner, in den 70ern? Nee, noch nicht mal Dinge, also ganz geschweige von schönen Dingen. Also wir waren ja damals alle ganz sehr, und ich bin's heute immer noch, total gegen Konsum eingestellt, aber natürlich die jungen Leute heute, da können sie sich dann, wenn sie ein neues Mobiltelefon oder iPhone brauchen, dann genau die richtigen Pastellfarben auswählen, haben da weiß ich, bis zu 50 Möglichkeiten. Ja, und da ist es natürlich leicht drauf reinzufallen. Ne? Jetzt, wenn du sagst, die sind unpolitischer als früher, was einem zuerst dazu einfällt, dass man hat ja schon vor mehr als 100 Jahren gesagt, die Deutschen, wenn sie eine Revolution machen wollen, lösen oder den Bahnhof stürmen wollen, dann lösen sie vorher eine Bahnsteigkarte. Ne? Aber natürlich ist das ein bisschen ein Klischee, ne? Weil es hat ja wirklich revolutionäre Bewegungen gegeben in Deutschland. Und andere Studenten, weiß ich zum Beispiel, die gehen in Frankreich, demonstrieren gegen wieder einen Angriff gegen die Umwelt, ja, wo sie diesen Stausee da konstruieren wollen. Die Umweltschützer gehen hin und demonstrieren, und was macht die Polizei? Sie schießt ihre Explosivgranaten ab, und einer davon stirbt von diesen Studenten, Remé, 21 Jahre alt. Oder gehen wir nach Mexiko, da sind die Studenten auch politisch aktiv, ne? Da in Guerrero und in der Stadt Iguala, engagierte junge Leute, aber pazifistisch, also normal demonstrieren und so, unbewaffnet selbstverständlich, und was macht die Polizei? Sie schießt zuerst gegen sie, und die nicht getötet wurden, die wurden dann dem Narcotrafico übergeben, und die haben sie dann umgebracht. 43 linke engagierte Studenten, also solche jungen Leute gibt's auch. Ne? Offenbar kommt's auch drauf an, wo man wohnt, wie es gerade aussieht da vor Ort. Bleiben wir noch eine Weile bei der Studie. Nachgelassen hat hingegen, so die Studie, die früher lautstark eingeforderte internationale Solidarität. Wie hieß es so schön? Hoch, hoch, hoch, die internationale Solidarität. Bei Zuwanderungsfragen sind die Studierenden nicht frei von Vorbehalten, so stellen die Forscher fest. Jeweils rund die Hälfte findet, dass die Zahl der Zuwanderer die Integrationskraft der Gesellschaft überfordert und dass Deutschland in Zukunft nicht mehr Fachkräfte aus dem Ausland braucht. Also, keine Ausländer mehr nach Deutschland, oder weniger. Gut, sehr interessant diese Studie. Es geht um das studentische Selbstbildnis. Folgende Aussagen zu Studium und Beruf treffen für Sie persönlich zu. Da hieß es: Da die Gesellschaft viel in meine Ausbildung investiert, möchte ich ihr später auch etwas zurückgeben. Das finden 63% richtig. Hochschulabsolventen sind die tragenden Säulen unserer Gesellschaft, das sagen 48%. Zum Thema Wahl des Studiums. Welche Gründe waren für Ihre Entscheidung für dieses Studienfach maßgeblich? Die guten Berufsaussichten in diesem Fachgebiet, das heißt auch gut Geld verdienen. 46% sagen das, 1995 waren es nur 21%. Die guten Verdienstmöglichkeiten nach dem Studium, 36%, 1995 waren es nur 17%. Denen war lieber etwas zu tun, was ihnen Spaß machte. Folgende Aussagen zu Studium und Beruf treffen für Sie persönlich zu. Erst einmal will ich mich beruflich etablieren, bevor ich daran denke, eine Familie zu gründen. Eine riesige Mehrheit von 76% meint das. 1996 waren es nur 58%. Ich kann mir vorstellen, wegen der Kindererziehung nur noch halbtags zu arbeiten bzw. vorübergehend aus dem Beruf auszuscheiden. 50%. Das waren 1995 interessanterweise 58%. Also mehr. Thema: Welches sind die wichtigsten politischen Probleme in Deutschland, die vordringlich gelöst werden müssten? Da ist erstmal Bildung, fehlende Investitionen, Chancengleichheit, Föderalismus 23%, soziale Gerechtigkeit, Schere zwischen Arm und Reich bekümmert 21% und Jugendarbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung, das finden 21% als wichtiges Problem, das gelöst werden muss. Schmerz und Tal, wahrer Lohn. In aller Munde, diese Tage, diese Wochen, das Thema Kurdistan. Allein gegen den Terror, sagt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Da sieht man Fotos, ein Mädchen an einem Maschinengewehr. Nein, das sieht aus wie eine Panzerabwehrrakete, die feuert die da. Junges Mädchen, sehr hübsch, mit einem malerischen Palästinensertuch. Dann Männer, die durch Ferngläser schauen, mit Zielfernrohr. Im Hintergrund ist natürlich eine Fotomontage. Eine Stadt, über der Rauchsäulen stehen von Bombardierungen. Allein gegen den Terror, der IS-Vormarsch. IS ist der Islamische Staat. Und der einsame Kampf der Kurden. Und unten sieht man Flüchtlingskinder mit verweinten Gesichtern, die durch eine Landschaft aus Geröll und staubtrockenen Lehmböden stolpern. Das ist im Moment das Thema, das die Weltöffentlichkeit beschäftigt. Wir bekommen so viel widersprüchliche Meldungen aus dieser ganzen Region, wo im Moment der Islamische Staat von der Türkei unterstützt wird. Gleichzeitig ist die Türkei NATO-Partner. Die Kurden sind offiziell die Feinde der Türkei. Gleichzeitig werden natürlich rechte Kurden unterstützt. Die linke PKK wird weiter bekämpft und so weiter und so weiter. Ein recht diffuses, unübersichtliches Bild. Wir wiederholen immer wieder, die Waffenhändler reiben sich die Hände, die freuen sich. Da ist ordentlich ein Waffenmarkt in Schwung. Der wird noch für viele, viele Jahre Profite abwerfen. Noch vor wenigen Jahren, schreibt der Spiegel, wäre es undenkbar gewesen, dass der Westen mit der Partija Karkeren Kurdistan, kurz PKK, zusammenarbeitet. Sie steht, und das sagt der Spiegel, nicht zu Unrecht auf der Liste der Terrororganisationen in der Türkei, hat sie in 3 Jahrzehnten tausende Zivilisten ermordet. Doch für viele im Westen sind die einst Geächteten nun zu einsamen Helden geworden, die den Nahen Osten vor IS retten sollen, dem Islamischen Staat. Denn die etwa 15.000 PKK-Kämpfer sind die schlagkräftigste Truppe in der Region und die einzige Kraft, die willens und in der Lage scheint, IS zu bekämpfen. Sie sind diszipliniert und effizient, noch dazu pro-westlich und säkulär. Hat man in den 70er Jahren gerne die religiösen Fanatiker unterstützt? Da dachte man, die sind doch doof, die beten Allah an, denen geben wir ordentlich Waffen und Geld, damit sie gegen den Kommunismus kämpfen. Ja, da hat man sich vertan. Nun hat man gemerkt, das war das falsche Pferd, auf das man gesetzt hat. Die waren zu gefährlich. Jetzt setzt man wieder auf säkuläre Kräfte, das heißt auf nicht religiöse, weil man hofft, die besser kontrollieren zu können. Lieber hätte der Westen auf die traditionellen kurdischen Gegenspieler der PKK gesetzt, die Peshmerga, die über 100.000 Mann starke Armee der nordirakischen Autonomieregion. Doch da ist auch wieder was passiert, was nicht vorhersehbar war. Die Peshmerga wurden von der Stärke von US überrumpelt. Von IS. Sie haben wenig Kampferfahrung, kaum moderne Waffen, keine einheitliche Ausbildung, kein zentrales Kommando, sagt der Spiegel. Sie sind nicht mal eine richtige Armee, eher eine Mischung aus Feierabendverein, Partisanentruppe und Spezialeinheiten. Praktisch kampflos überließen sie IS im August das Sinjar-Gebirge. Tausende kurdische Jesiden mussten fliehen. Auch anderswo zogen sich die Peshmerga zurück, sobald IS näher rückte. Was also tun für die westlichen imperialistischen Mächte? Wen sollen sie da jetzt unterstützen? Selber nochmal mit Riesentruppen da rein? Das scheint im Moment nicht möglich. Das will weder Obama noch die Merkel wollen das. Aus dem Debakel der Bush-Zeit haben sie natürlich schon einiges gelernt. Da einfach nur Truppen reinschicken, Leute abknallen lassen, besetzen, das hat nichts gebracht. Im Gegenteil, das hat ja erst zu diesem ganzen Chaos geführt. Was soll man also tun? Für den Westen, so schreibt der Spiegel, ist das ein schwieriger Balanceakt. Er muss sicherstellen, dass die Kurden die Schlacht um Kobane gewinnen, das ist die Stadt, die gerade umkämpft wird, um den Islamischen Staat aufzuhalten, aber auch um den Friedensprozess zwischen PKK und der türkischen Regierung zu retten. Und gleichzeitig muss er verhindern, dass ein Triumph der Kurden die gesamte Region destabilisiert. Wasch mir das Fell und mach mich nicht nass. Denn mit dem syrischen Bürgerkrieg und dem Kampf gegen IS hat möglicherweise ein kurdischer Frühling begonnen, der die Verhältnisse im Nahen Osten, so schätzt der Spiegel das zumindest ein, radikal verändern könnte. Von fremden Mächten unterjocht kämpfen die etwa 30 Millionen Kurden, in ihrer Mehrheit sunnitische Muslime, in der Türkei, in Syrien, in Iran und im Irak lange vergebens um Anerkennung und einen eigenen Staat. Nur einmal im 19. Jahrhundert gab es für rund 20 Jahre eine Provinz Kurdistan, Teil des Osmanischen Reichs. Die westlichen Alliierten versprachen den Kurden dann nach dem Ersten Weltkrieg einen Staat, doch der türkische Staatsgründer Atatürk hielt sich nicht daran. Die Türkei erkannte die Kurden nicht als ethnische Minderheit an, ihre Sprache und Traditionen wurden verboten. Auch in Iran, Syrien und im Irak wurden sie diskriminiert und unterdrückt. Einer der traurigen Tiefpunkte dieser Verfolgung war das Massaker im irakischen Halabadscha. Damals im März 1988 ließ Saddam Hussein seine Luftwaffe von Deutschland und Amerika gekauftem Giftgas auf die Stadt abwerfen. Bis zu 5000 Kurden starben. Damals war aber Saddam Hussein noch ein Freund des Westens. Das Giftgas hatten ihm die westlichen Konzerne geliefert. Und damals war das kein Skandal. Nach seinem Sturz nun wurde das vom Westen immer groß herausgekehrt als ein Verbrechen. In Kuba gibt's bis jetzt noch keinen Freund des Westens. Das ist immer noch der alte Fidel Castro. Dieser Vertreter des Kommunismus, des Bösen, die Achse des Bösen. Und deshalb kämpft eben die USA schon seit 50 Jahren gegen das Regime, wie sie ihn nennen, und Blockade eben. Seit 50 Jahren wird dieser kleine Mini-Staat da in der Karibik boykottiert von der größten Wirtschaftsmacht der Welt, die gleichzeitig Druck aussetzt, dass auch andere eine Blockade aufrechterhalten sollen. Und jedes Jahr wird dagegen versucht anzugehen. Bei der Vollversammlung der UN. Und das war jetzt gerade wieder, also der Antrag war, die Blockade zu beenden. Dann stimmen da, glaube ich, 193 Nationen ab über diesen Antrag. Soll die Blockade verurteilt werden oder nicht? Von diesen 193 Ländern stimmen 188 für diese Resolution und zwei Länder stimmen dagegen. Aber das ist jetzt so ein Rätsel, wer mag das wohl sein? Überraschenderweise die USA und natürlich im Gefolge Israel. Ja, und drei Enthaltungen gab es auch noch, also von so bekannten Staaten wie Palau, Mikronesien und den Marshallinseln. Ja, sonst die Marshallinseln, das ist ein Skandal, ein internationaler Skandal. Ja, also die ganze Welt dafür, diese unsinnige Blockade aufzuheben, und zwei sind dagegen, die ganzen blockfreien Staaten, ganz Lateinamerika natürlich, dann die sogenannte Gruppe G77 plus China, also das ist ein Zusammenschluss von sogenannten Entwicklungsländern, alle sind dafür, diesen Unsinn zu beenden, aber natürlich unsere Freunde im Wilden Westen, die stört es überhaupt nicht. Wer da den Ton angibt, das haben wir vorhin auch mal kurz geschildert, so Typen wie die Koch-Brüder, diese rechtsradikalen Multimilliardäre, die versuchen eben alles kaputt zu machen mit Lügen und Schmutzkampagnen, was den Menschen hilft an staatlichen Organisationen, beziehungsweise was die Zivilisation über die Jahrhunderte hinweg an Institutionen geschaffen hat, das wollen die Milliardäre kaputtschlagen. Also zwischen USA und Israel gibt es ja noch mehr Gemeinsamkeiten. Ja. Eine ganz brutale Variante jetzt wieder. In Israel soll jetzt, glaube ich, schon ab diesem Monat eine Veränderung eingeführt werden beim Transport von Arbeitern. Also von palästinensischen Arbeitern. Wie jede kapitalistische Gesellschaft braucht natürlich Israel auch billige Arbeiter und die holen sie sich aus Cisjordanien und die dürfen aber dann nur zum Arbeiten einreisen nach Israel am Morgen und am Abend müssen sie wieder zurück nach Hause. Also hauptsächlich in der Bauindustrie arbeiten die. Und die Änderung soll jetzt sein, die kommen da immer mit dem Autobus und fahren dann im Autobus wieder zurück, aber natürlich durch ein Gebiet, was die sogenannten Siedler da besetzt haben, große Teile davon, die jüdischen Siedler in Cisjordanien. Und also seither konnten die alle mit demselben Bus fahren. Schon seit längerer Zeit müssen die Araber, die Palästinenser sich hinten im Bus hinsetzen und vorne die Israelis. Und das soll jetzt geändert werden. Sie dürfen jetzt überhaupt nicht mehr rein in die Busse in Zukunft, sondern die müssen eigene Busse haben. Kommt einem doch sehr bekannt vor eigentlich, diese Geschichte. Ne? Ja. Genau wo in USA und natürlich damals auch in Südafrika. Ja. Apartheid, ganz klar Apartheid. Ne? Ja. Rassismus. Ja, das riecht nach dem Muster, die Schwarzen und die Weißen ordentlich trennen, beziehungsweise Herren und Sklaven ordentlich auseinanderhalten. Gut, beenden wir hiermit den Katastrophenblock. Aktuelle Nachrichten von den Kollegen der ARD gibt's heute nicht. Unsere Internetleitung streikt, aber das macht nichts, meine Damen und Herren. Wir haben genug anderen Stoff, den wir Ihnen bieten können. Jo! Viele reden nicht gerne darüber, aber es ist ständig ein Thema. Es hat keinen guten Ruf, doch es löst sehr viele Probleme. Und es ist so begehrt wie sonst nichts auf der Welt. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Es regt die Fantasie an, es kann Krankheiten besiegen. Man braucht es für die Bildung und es hilft beim Kinderkriegen. Es ist so beliebt wie sonst gar nichts auf der Welt. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Liebe kann man nicht kaufen, hat man so oft gehört. Doch diese Weisheit hat noch keinen Reichen je gestört. Wer Geld hat, weiß es besser und kurbelt die Wirtschaft an. Und wenn es Krisen gibt, sind die Bösen schuld daran. Mit Geld lässt sich alles ändern, es verbessert sogar die Welt. Also eins ist sonnenklar, wir brauchen alle viel mehr Geld. Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Niemandsland 91.4 FM, der Uhrzeiger hier im Studio, rückt auf die 12 Uhr Marke zu. Es ist 20 vor 12 mittlerweile, ein doch immer noch sehr warmer Herbsttag hier im Zentrum von Barcelona an diesem heutigen 1. November. Thema Kultur. In aller Munde im Moment ein Film von Herrn Wim Wenders. Der Film von Wim Wenders erzählt Salgados Leben. Es handelt sich um niemand Geringeren als dem Fotografen Sebastião Salgado. Das Leben, das ihn schließlich dazu zwang, die Hoffnung auf den Menschen aufzugeben. Das ist leider eine sehr pessimistische und ernüchternde Botschaft, aber wir wollen sie hier einmal schildern. Jahrzehntelang, sagt Salgado nun, als er durch die Ausstellung führt, die er den Reportern zeigt, habe er nur ein einziges Tier fotografiert, das sei der Mensch gewesen. Doch es habe ihn frustriert. Eine Hierarchie in der Natur scheint Salgado nicht mehr zu akzeptieren. Jetzt, wo er 8 Jahre lang unterwegs war, bei Gorillas in Zentralafrika, bei den Pinguinen auf den Galapagos-Inseln oder bei Menschen mit Reptilienhaut in Äthiopien. Sie streuen sich heiße Asche in offene Wunden, erklärte Salgado vor seiner Fotografie stehend. Das führt zu Infektionen, die diese wulstigen Narben hervorrufen, die auf größere Flächen aussehen wie Reptilienhaut. Es seien sehr starke Menschen und man spürt, dass Salgado von diesen Reptilienkriegern mehr Achtung hat als vor all den Kunstkritikern im Raum. Der Filmemacher Wim Wenders hat zusammen mit Salgados Sohn Juliano das Leben des Fotografen verfilmt. Das Salz der Erde heißt der Film, der diese Woche in den deutschen Kinos anläuft. Der Regisseur und der Fotograf haben sich gut verstanden, was auch daran liegen kann, dass beide ein relativ unverkrampftes Verhältnis zu Pathos haben. Zwei von Salgados berühmtesten Bildern, sagt Wenders, eines aus der Goldmine in Sierra Pelada sowie eine blinde Tuareg-Frau aus der Sahelzone, hingen bis heute über seinem Schreibtisch. Für ihn seien sie Ausdruck tiefster Menschlichkeit. Oft lebt Salgado wochenlang bei den Menschen, die er porträtiert, sucht den wahrhaftigen Augenblick. Früher fotografierte er in Krisengebieten, jetzt feiert er die Schönheit der Erde. Er ist einer von diesen Linken aus meiner Generation, aus den 60ern auch noch, die aber nicht zynisch geworden sind, sondern die einfach tatsächlich daran glauben, dass das Gute, was es gibt, sich durchsetzen kann. Trotz allem, was er gesehen hat. Einen Fotografen vor der Kamera zu haben, ist was ganz anderes als irgendjemand sonst zu filmen. Der steht da nicht einfach und spielt sich selbst sozusagen. Nein, vom Berufswegen reagiert er und zieht seine eigene Waffe, seine Fotokamera. Fotos aus Äthiopien. Flucht. Hungerkatastrophe. Salgados Momentaufnahmen, schwarz-weiß und ästhetisch vollkommen, gehen weit über den journalistischen Blick hinaus. Das Salz der Erde erzählt die Entwicklung eines einzigartigen Werkes und lässt vor allem den Künstler selbst zu Wort kommen. Mit den Bildern der brasilianischen Goldmine von Serra Pelada wurde Salgado berühmt. Menschen wie Ameisen, besessen von der Suche nach Gold. Keine Sklaven, freiwillig schuften sie hier. Und Salgado begibt sich mitten hinein. Was Salgado nun selbst äußert, klingt wirklich zutiefst pessimistisch und traurig. Er sagt in einem Interview, das er dem Spiegel diese Woche gibt, »Mein Konzept vom Leben beginnt sich zu ändern. Ich begann zu begreifen, dass Menschen nicht so wichtig sind, wie ich geglaubt hatte. Ich wäre vorher fast gestorben für unsere Gattung, die Menschen. Aber, so hart es klingt, unsere Gattung verdient es nicht, dass wir für sie sterben.« »Warum?« Salgado. Es hat Momente in meinem Leben gegeben, beim Irakkrieg, im ehemaligen Jugoslawien, vor allem in Ruanda, Kongo oder Burundi, in denen ich unvorstellbare Brutalität erlebt habe. Mehr und mehr bekam ich Gewissheit, dass uns Menschen ein großer Fehler unterlaufen ist. Immer wieder wird uns erklärt, dass wir einander lieben sollen. Wir stellen Regeln auf für unser Gewissen, für unser Gemeinwesen. Sokrates, Platon, Sie wissen schon. Ich glaube inzwischen, dass da der Fehler liegt. Ich glaube inzwischen, unsere wahre Bestimmung ist es, dass wir uns bewaffnen und dass wir uns gegenseitig töten bis zum Ende. Wirklich? Dann wäre alles hoffnungslos. Dann können wir hier im Grunde aufhören, uns zu unterhalten. Salgado, dieses Wissen über uns Menschen, das ich durch mein Leben als Fotograf erlangt habe, ich sage Ihnen, dieses Wissen ist kaum auszuhalten. Ich habe den Glauben an uns verloren. Was für Erkenntnisse waren es, die Sie dahin gebracht haben? Salgado, als ich 1994 im Kongo war, starben die Leute vor meinen Augen. 12.000 am Tag, manchmal 15.000. Die Hutus waren nach ihrem Völkermord an den Tutsis aus Ruanda geflohen. Sie starben in den Flüchtlingslagern an Krankheiten, Diarrhoe, Cholera. Die Überlebenden hatten keine Kraft, ein Loch zu graben und die Verstorbenen zu begraben. Da waren Berge von Leichen. Manche Haufen waren 150 Meter lang, 5 Meter breit, 4 bis 5 Meter hoch. Drei davon hintereinander, das machte 40.000 Leichen. Einmal, als ich da fotografierte, kam ein Mann. Er hielt seinen toten Sohn in den Armen und schmiss ihn auf den Haufen mit den Leichen. Da lagen aber schon 15.000. Jetzt lag da einer mehr. Ich sprach den Mann an. Er konnte Französisch. Er erzählte mir, dass sein Sohn am Morgen gestorben war, als berichte er mir von einem Fußballspiel. Es war in diesem Moment, dass ich begriff, die größte Stärke unserer Intelligenz ist die Fähigkeit, uns jeder Situation anzupassen. Der Mann ließ seinen Sohn dort auf dem Haufen liegen und würde selbst losgehen, um zu töten. Es war dieser Moment, an dem ich selbst begann zu sterben. Als promovierter Wirtschaftswissenschaftler treibt es ihn um die Welt, oft im Auftrag der Weltbank. Eher durch Zufall beginnt er mit der Fotografie. Sie wird schließlich seine Passion. Wenn man da hinkommt und Zahlen im Kopf hat und wirtschaftliche Zusammenhänge und dann aber die Einzelmenschen sieht und fotografiert, also die Phänomene, die man sozusagen abstrakt behandelt, plötzlich sehr konkret denen ausgesetzt ist, dann kann die Fotografie auch eine große Erlösung sein. Und ich glaube, das ist im Fall von Sebastiano so. Deine Fenêtre tous la perte. C'est pas de façon forte de vous perdre. Parce qu'un quadro est bon. Você tem document tous, mais ça ne tem nenhuma foto tous. Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Interview, das Sebastiano Salgado dem Spiegel diese Woche gibt. Auf eine Spiegelfrage, die lautet, egal in welch gewalttätigem Umfeld Ihre Bilder entstanden, Sie waren immer ästhetisch. Sollte der Krieg, das Böse, das Elend nicht besser hässlich aussehen? Auf diese Frage antwortet Salgado, ich wurde dafür immer kritisiert, ja, dass meine Arbeiten so schön seien von den Minenarbeitern oder von hungernden Menschen. Aber ich kann keine anderen Fotos. Fotografie ist eine sehr formale Sprache. Sie haben einen Ausschnitt, einen Raum und das Licht. Bei Genesis war es das Ziel, die Schönheit des Planeten zu entdecken. Um sie zu finden, muss man durchs Eismeer fahren. Manchmal muss man lange warten, bei minus 40 Grad, 7-8 Stunden für ein einziges Bild. Manchmal auch Tage. Die Dinge passieren nicht einfach vor Ihnen. Die Wucht der Fotografien und die Kraft von Salgados Anekdoten tragen diesen Film. Dem Geheimnis von Salgados Kunst kommt das Salz der Erde aber nicht wirklich nahe. So bleibt dieses Genie an der Kamera weiter ein Mysterium. Thank you. Also, in den deutschen Kinos angelaufen, dieses Wochenende Filmstart, Sebastião Salgado, Das Salz der Erde, ein Film von Wim Wenders. Hast du noch was anzusagen? Ja, auch zu diesem Thema Krieg, Flüchtlingslager, veranstaltet hier ein Stadtteilzentrum in Gracia so eine Reihe Migrationskino, El Ciclo de Cineforum sobre Migrations. Und zwar findet das statt morgen, jeden Sonntag um 17 Uhr, genau. Und findet statt in dieser in diesem Stadtteilzentrum mit diesem schönen Namen Bank Expropriat. Die enteignete Bank. Und die zeigen also morgen Abend um 7 Uhr In This World. Das ist schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2002. War aber natürlich auch in den großen Kinos und von dem Regisseur Michael Winterbottom. Also dieser Name ist ja normalerweise eine Garantie für gutes Kino. Und da geht es um zwei junge Afghanen, die also in Afghanistan im Flüchtlingslager leben und davon träumen, irgendwie nach Großbritannien es zu schaffen. Und da können sie natürlich nicht in irgendein Kajuko steigen und mal kurz rüberfahren. Geld für Flugzeug gibt's auch nicht. Und dann müssen sie sich eben sehen, wie sie irgendwie sich durchschlagen. Zuerst durch den Iran, dann durch die Türkei, dann Italien, Frankreich. Und dann wollen wir es mal sehen, ob sie es schaffen oder nicht, nach England rüber. Und was auch man empfehlen sollte, schon deshalb dahin zu gehen, wegen dem Ort, wo das stattfindet. Diese enteignete Bank, dieses Stadtteilzentrum, die werden vermutlich ab Mitte November, also frühestens am 17. November, geräumt. Ja. Und es könnte also könnten sich wieder so ähnliche Szenen abspielen wie vor noch nicht allzu langer Zeit in Canvias, in Sants. Und weil natürlich widerstandslos wird diese Räumung nicht über die Bühne gehen, das ist jetzt schon klar. Und man könnte also einfach durch einen Besuch dort auch diese Sache unterstützen. Weiterhin noch ein bisschen Kultur hier in Barcelona. Da gibt es heute Abend um 20.30 Uhr, 1. November, Samstag, die Sabte, in der Biblioteca de Catalunya, in der Carrer de l'Hospitalet 56, Theater. Die Künstlerin Bea von Malchus arbeitet seit über 15 Jahren an deutschsprachigen Theatern und wurde bereits mehrmals ausgezeichnet. In Shake Lear, ein Wortspiel aus Shakespeare und König Lear, spielt sie einen schalkhaften Hofnarren, der mit viel Wahnsinn Shakespeares Tragödie über König Lear aus seiner Perspektive erzählt und dabei die Ernsthaftigkeit der literarischen Motive, Rache, Intrige und Elend in bösartig gewitzter Weise untergräbt und auflöst. Die Schauspielerin brilliert durch ihre einzigartige Vielfalt in Mimik, Gestik und Stimme und ihre ungezügelte Komik. Das Ganze kostet leider 15 Euro Eintritt. Das ist auf Deutsch, aber es gibt Untertitel auf Katalanisch. Die werden, ich glaube, neben der Bühne auf einer Art Filmlaufband eingeblendet. Das Ganze findet statt im Rahmen des Festivals Shakespeare. Vielleicht noch ebenfalls interessant für Theaterfreunde, Thomas Ostermeier, der ist ebenfalls nächste Woche hier in der Stadt, am Samstag, dem 8. November, also nächste Woche, um 10.30 Uhr. Thomas Ostermeier ist seit 2009 Leiter der Berliner Schaubühne und inszeniert parallel dazu am Deutschen Schauspielhaus Hamburg und an den Münchner Kammerspielen. Der bekannte deutsche Regisseur, der schon mehrmals ausgezeichnet wurde, ist vor allem für seine zeitgenössischen Interpretationen klassischer Theatertexte bekannt. Im November wird Thomas Ostermeier hier in Barcelona an zwei Diskussionsrunden teilnehmen, die im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der Butaca-Preisvergabe des Teatre de Catalunya organisiert werden. Also, Arts Santa Monica hier an den Ramblers, Nummer 7. Debatte am nächsten Samstag um 10.30 Uhr, also während dieser Sendung läuft. Bisschen Rock. Die Gruppe BAP hat vor 2 Jahren ein Album rausgegeben, das heißt das verdammt lang her Album. Da sind 11 Versionen des berühmten Liedes verdammt lang her von verschiedenen Interpreten vorgetragen, gesungen, aber immer rockt es da ordentlich ab. Hier die Version der Toten Hosen live, verdammt lang her. Jetzt kommt's. Breiti, was ist los? Da müssen wir einen neuen Weihnachtsmann auf die Bühne holen. Verdammt lang her, da ich beim Physio war. Verdammt lang her, trag ich mit mir rum. Das letzte Mal, als ich noch beim Dorfbarbier rumsaß, gab's von Stufen bis zum Kaiserschnitt noch alles für 5 Mark. Jetzt einmal in meinem Leben. Ich lebe den ganzen Tag auf Blatt daher, auch wenn mich jetzt kein Mensch versteht. Wir Kölner sind bekannt von Poppel, Schulz bis Mann, und man erkennt uns an unseren blöden. Schon zum Ende der heutigen Sendung begrüßen wir die Spätaufsteher, die die Sendung verpasst haben, trösten sie aber gleichzeitig und sagen, yo Leute, die Sendung wird wiederholt, im Podcast natürlich, nächste Woche, Montag, Dienstag etwa, könnt ihr sie nachhören, alles was ihr glaubt verpasst zu haben, unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Könnte nachhören, vielleicht, wenn wir dann noch leben, weil die letzte Nachricht jetzt aus Frankreich kommt jetzt raus, dass die französischen Atomkraftwerke überflogen wurden von Drohnen. Also um jedes Atomkraftwerk herum gibt's ja so eine Art Schutzzone von 5 Kilometer. Um das, die Anlage rum und bis zu einer Höhe von 1000 Metern, also einem Kilometer. Und jetzt hat man gesehen, dass von 19 Atomkraftwerken 9 plötzlich von irgendwelchen Drohnen überflogen wurden. Und da fragt man sich natürlich, wer mag das wohl gewesen sein? Wer hat die gesteuert? Wer hat die gekauft? Wer hat Interesse, sowas zu machen? Und also ich muss gestehen, ich habe auch dann zuerst gedacht an so Leute wie Greenpeace oder andere Umweltschutzorganisationen, die dann durch solche Aktionen auf die Sicherheitslücke aufmerksam machen wollen. Das ist aber nicht der Fall. Also keine einzige ökologische Gruppe sagt, dass sie damit was zu tun hat. Ja, und was fällt einem dann noch ein? Wer könnten die Autoren sein? Jeder soll sich seine eigenen Gedanken drüber machen. Aber jedenfalls natürlich, der Staat hat natürlich sofort gesagt, ja, also unsere Anlagen, die haben genug Schutzeinrichtungen, da kann nichts passieren. Und außerdem, der normale Betrieb wurde in keinem Moment gestört. Aber immerhin haben sie jetzt rausgefunden, es muss sich um eine koordinierte Aktion handeln, weil mindestens in einem Fall wurden 2 Atomkraftwerke gleichzeitig überflogen, eines in Süddeutschland, in Südfrankreich und das andere in Nordfrankreich. Ja, man darf gespannt sein. Ja, du wünschst damit den Hörern allerdings ein unruhiges Wochenende, ein besorgniserregendes Wochenende. Ich weiß nicht, ob die dir das danken werden. Tschüss Werner, alles Gute, mach's gut. Ciao. Tschüss, bis nächste Woche. Und noch eine Ankündigung für Montag. Zu dieser Sache, wo sie auch die französische Bereitschaftspolizei diesen Umweltschützer getötet hat, gibt es am Montag um 18 Uhr eine Protestkundgebung vorm französischen Konsulat. Das ist in der Ronda Universität Nummer 22. Agur, yo, auf Wiederhören, verehrte Damen und Herren, liebes Publikum, liebe Hörerinnen und Hörer, wir beenden hiermit das Niemandsland. Haben Sie ein wunderschönes Wochenende, genießen Sie die Freizeit, werden Sie glücklich. Agur, yo, adeu. Proben, drohen, dröhnend. Drohnen. Drohnen. Drohnen.